City Beats. In den nächsten beiden Stunden hörst du einen Live-Mitschnitt vom letzten Montag aus dem Cocoon Club in Ibiza. Jetzt mit Pig & Dan, gefolgt von Sven Feetz. Big City Beats auf Big FM. Thank you. Radio, nur hier auf Big FM. Jeden Samstag von 20 bis 2 Uhr hier bei Big FM. Thank you. We'll be right back. Cocoon zu Gast bei den Big City Beats. Jetzt mit einem Live-Mitschnitt vom letzten Montag aus dem Cocoon Club Ibiza an den Decks Pig & Dan. Und gleich Sven Feit. Viel Spaß. Big City Beats hier bei Big FM.